WDR 5. Neugier genügt. Er kommt höchstens ein paar Meter weit. Dann ist da wieder eine verschlossene Tür. Viele abgeschlossene Türen und vergitterte Fenster. Und manchmal Schlüssel, die sich im Schloss drehen. Freiheit ist hier nur ein abstrakter Begriff. Eine Justizvollzugsanstalt im Norden Deutschlands. Klar kennt man ihn, sagt Toni gleich am Anfang. Da, wo er herkommt, sei er bekannt. Er ist der Toni. Seinen Nachnamen sollen wir nicht nennen, seiner Mutter zuliebe. Toni streckt die Beine aus und guckt das Mikrofon an. Er kann seine Zelle nicht mehr ertragen. Die 8 Quadratmeter mit der Toilette und dem Fenster, das viel zu weit oben ist, um einfach nach draußen gucken zu können. Es ist sowieso vergittert. Raub, Einbruch, Drogen. Deshalb sitzt er hier. Ein Jahr hat er noch vor sich. Oder er hat Glück. Eine Therapie gegen seine Sucht könnte ihn früher nach draußen bringen. Ein ganzes Jahr früher. Und dann die Zeit, die man noch hier eigentlich absitzen müsste, könnte man positiv für sich nutzen, um eine Therapie halt draußen zu machen. Ich bin jetzt nicht der klassische Fall, der jetzt total am Ende zerstört ist von den Drogen und jetzt nur am Drogensuchen ist und so. Aber wenn man so sein Leben Revue passieren lässt und so mittlerweile so auf den Schluss gekommen ist, guck mal, du nimmst schon 10 Jahre lang Drogen. Toni will die Therapie unbedingt. 6 Jahre Gefängnis hat er hinter sich, ein 7. soll es nicht geben. Er wartet auf eine Antwort, ob er den Therapieplatz bekommt. Bis dahin will er weitermachen wie bisher. Mit der Schule in der Justizvollzugsanstalt. Ich gehe zur Bank. Und frage, wie viel Zinsen ich dann zahlen muss. Ich will 100.000. Ja. Die UNO hängt an der Wand als Schautafel. Die aufgeklebten Flaggen sind vergilbt, die Handschrift nur noch schwer zu lesen. Die Vereinten Nationen sitzen im Klassenraum. Deutsche, Bulgaren, Türken, Tschetschenen, Russen, Araber und Toni. Er hat keinen Pass, er ist staatenlos. Wenn er über sich erzählt, spricht er manchmal von dem Jungen. Weil man muss ja auch so sehen, der Junge hat keinen deutschen Ausweis. Er muss alle 3 Monate zur Ausländerbehörde rennen, mit so einem jungen Alter. Da, wo Leute sind, die kein Wort Deutsch können, die erst gestern gekommen sind sozusagen. Und die Erwerbstätigkeit ist auch gestrichen. Der Junge darf nicht arbeiten gehen. Der Junge kriegt vom Sozialamt über das Asylbewerberleistungsgesetz Geld. Das muss man sich mal so reinziehen. Asylbewerberleistungsgesetz. Das hört sich ja so an, als wenn ich auch gestern hierher gekommen bin. Keinen Pass. Toni hat es jeden Tag gespürt, keinen Pass zu haben, als er noch in Freiheit war. Er darf vieles nicht, was für andere normal ist. Er darf das Bundesland, in dem er gemeldet ist, nicht verlassen, bekommt nicht einmal den vollen Hartz-IV-Satz Unterstützung, darf nicht arbeiten. Für ihn ist die Botschaft klar. Wir wollen dich hier nicht. Ich bin ein Deutscher, ich fühle mich als Deutscher. Meine Eltern sind halt nur, kommen halt aus anderen Ländern. Und als junger Mann, mit diesen 265 Euro oder so, was man da kriegt über das Asylbewerberleistungsgesetz, das ist so wenig Geld, dass man da irgendwie halt auch irgendwo irgendwann mal verzweifelt wird. Toni tippt auf einen Taschenrechner herum. Er lernt gerade die Grundlagen der Prozentrechnung. 50% von 0,34 ereignen. Er ist spät dran damit, viel zu spät. Ein Kartenständer in der einen Ecke, in der anderen gleich neben der Tür ein Papierkorb mit der Aufschrift Bücherei. Die Fenster des Klassenraums sind vergittert. Toni will endlich seinen Hauptschulabschluss schaffen. Und hab nie einen deutschen Ausweis bekommen. Ich stand immer bei meiner Mama im Pass drin, die hat so einen unbegrenzten Aufenthaltstitel. Und dann mit 16, 17 langsam wurde es Zeit, dass wir einen deutschen Ausweis beantragt haben. Aber da hat die Ausländerbehörde gesagt, nee, das geht jetzt erstmal nicht. Ihr Sohn hat noch ein offenes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft. Das war, als Toni das 2. Mal vor Gericht stand. Beim 1. Mal wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das 2. Verfahren endete mit dem Urteil 7 Jahre Haft. Mit der Zeit, das hat ja alles gedauert, und mit der Zeit wurde man dann auch immer wieder dann nochmals straffällig und nochmals straffällig, bis halt endgültig die Ausländerbehörde gesagt hat, nein, ihr Sohn bekommt keinen deutschen Ausweis. Toni hat kalte Hände. Er sitzt auf einem Stuhl vor seiner Schulbank und rutscht dabei ganz nach hinten. Man kann das auch irgendwo verstehen, dass der Staat sagt, dass Deutschland, der Staat sagt, nein, wir wollen keine Migranten haben, hierher kommen oder hier sind und Straftaten machen. Nee, die wollen wir nicht, die wollen wir weghaben. Aber ich bin ja in Deutschland geboren, ich kenne nichts anderes. Er will erklären, wie es dazu kam, dass er zum Täter wurde. Man hat eine Freundin, man will auch ein bisschen halt, wenn man jetzt jung ist, einen auf, grob gesagt, jetzt einen auch ein bisschen dicke Eier machen, so mal auch ganz normale Sachen halt, ins Kino mit ihr gehen oder man will auch mal ein Auto fahren, so einen Führerschein machen. Das geht auch nicht, wenn man eine Duldung hat, kann man auch keinen Führerschein beantragen. Und dann ist man in einer Not. Tonis Mutter ist Serbin, sein Vater Grieche. Seine Eltern haben sich in Deutschland kennengelernt. Die Beziehung scheiterte. Der Vater lebt wieder in Griechenland, hat dort eine neue Familie gegründet. Toni hat keinen Kontakt zu seinem Vater. Ob er ihm fehlt? Toni antwortet nicht. Ein Pass fehlt ihm. Er will Geld verdienen. Als er noch in Freiheit war, wollte ihn jemand anstellen. Eine Arbeit in einem Hotel als Roomboy. Doch ohne Pass keine Arbeitserlaubnis. Ohne Arbeitserlaubnis kein Arbeitsvertrag. Bei mir liegt es auf jeden Fall daran, dass bei mir die Erwerbstätigkeit gestrichen ist. Ich darf nicht arbeiten, obwohl ich arbeiten gehen möchte. Ich habe auch eine Freundin gehabt, mit der ist jetzt, wir sind leider jetzt auseinander. Sie war Bürokommunikationskauffrau und sie hat Arbeiten vermittelt. Und wir haben uns auch mal hingesetzt und sie wusste ja von meinen Sachen. Toni schaut durch die Gitterstäbe in den Hof. Raus aus den Mauern, weg von den Fenstern, die das draußen nur durch Gitterstäbe zulassen. Sein Blick geht nur bis zur nächsten grauen Wand, bis zum nächsten Gitter. Knast, das ist Wiederholung. Jeder Tag ist gleich. Die Wiederholung der Geschichten von draußen, die sie sich hier drinnen erzählen. Die Biografien der Insassen ähneln sich, nur dass die anderen wenigstens einen Pass haben. Draußen ist das wichtig, drinnen ist das egal. Da kämpft jeder mit den Nächten in den abgeschlossenen Zellen. Jeder kämpft da für sich und mit sich. Nachts kommt immer das Unbehagen, immer dann, wenn die Zellentür geschlossen wird und der nächste Morgen weit weg ist. Dann ist Knast so richtig Knast. Es sind die Nächte, in denen sich Toni nach draußen träumt und manchmal zurückblickt und sich fragt, wie er hier landen konnte. Manchmal schiebt er es dann auf die Umstände. Kein Pass, keine Arbeit, kein Geld. Und dann diese Gegend, in der er aufwuchs und in der nicht viele regelmäßig arbeiten. Not macht halt erfinderisch. Und wenn man sowieso in einem Bezirk aufgewachsen ist, wo 90% der Jugendlichen kriminell sind und man sieht, wie die Geld machen und alles Mögliche, dann kommt auch halt der Gedanke, ach komm, kannst ja auch mal sowas machen und so ein bisschen mehr Geld und so arbeiten gehen kannst du sowieso nicht, darfst du nicht, auch wenn du es willst. Und dann fängt man an, halt kriminell zu werden. Man sieht, oh, das Geld kommt gleich. Und dann macht man das immer wieder. Und irgendwann ist halt der Tag, wo man halt erwischt wird. Und dann hat man wieder das neue Aktenzeichen. Manchmal versteht sich Toni selbst nicht. Dann grübelt er darüber nach, wie er hier landen konnte, in diesen hässlichen 8 Quadratmetern. Einmal vor Gericht stehen hätte doch gereicht. Ja, sagt Toni und versucht treuherzig zu gucken. Aber er ging dann eben doch wieder auf Diebestour. Die Auflagen für die Bewährungsstrafe hatte er verdrängt. Er brauchte Geld für sich, für seine Drogen, für seine Freundin. Wenn alles gut geht, dann scheint der Einbruch schnell verdientes Geld zu sein. So hat er das damals gesehen. Und dann stand er eben wieder vor einer fremden Wohnungstür. Es sei alles ganz leicht, hatte ein Kumpel gesagt. Toni wurde erwischt. Für den angeblich leichten Einbruch zahlt er einen hohen Preis. Lebenszeit. Man muss ja auch das von der anderen Seite sehen. Auch wenn man in eine Wohnung beispielsweise einbricht und man niemanden verletzt, schadet man den Menschen trotzdem. Man fügt ihnen trotzdem Leid zu, weil alleine wenn die Frau oder der Mann nach Hause kommt, mit den Kindern vielleicht gerade vom Kindergarten abgeholt und die sehen, oh, die Tür ist kaputt, die haben erstmal enorme Angst. Dann sehen sie, oh, in deren privaten Eigentum wurde rumgeschnüffelt. Kann mich da sehr, sehr gut jetzt mittlerweile reinversetzen, dass das unglaublich schrecklich sein muss. 7 Jahre wird er im Gefängnis verbracht haben, wenn er entlassen wird. 2018 soll es soweit sein. Oder vielleicht doch eher, wenn es mit dem Therapieplatz klappt. Toni wartet noch immer auf einen Bescheid. Also wenn ich überlege, ich sehe also auch nicht so richtig Zukunft. Und vor allerdings eben dieser Status, der muss doch eine Staatsangehörigkeit haben. Der muss einen richtigen Aufenthalt, oder meiner Meinung nach, er musste eigentlich deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Wir besuchen Tonis Mutter. Sie ist Mitte 60, blond gefärbt. In ihrer Wohnung will sie uns nicht empfangen. Ihre Wohnung sei viel zu klein, sagt sie am Telefon. Wir treffen uns in einem indischen Restaurant mit wenigen Tischen. Der Kellner hantiert in der Küche. Tonis Mutter lebt seit fast 50 Jahren in Deutschland. Damals wollte sie nur einen Onkel besuchen und ist geblieben. Es war leicht. Arbeitskräfte wurden gesucht. Und es fragte keiner, ob sie Serbin sei oder Kroatin. Ich komme aus Ex-Jugoslawien, ne? Wo Jugoslawien so zerfallen ist. Dann musste man nachweisen, was man ist jetzt, serbisch, kroatisch oder was weiß ich. Ja, war ich in Botschaft, weil mein Pass war auch gerade abgelaufen. Und in meinem Pass war mein Sohn drin. Der hat noch nie eigenen Pass gehabt. Ne? Tonis Mutter kämpft. Ein Stempel würde Klarheit schaffen. Das serbische Konsulat fühlt sich aber nicht zuständig, denn Toni wurde in Deutschland geboren. Mutter Serbin, Vater Grieche, Geburtsort Berlin. Zum damaligen Zeitpunkt ist den deutschen Behörden der Geburtsort egal. Deutsch wird man nur, wenn man von einem deutschen Staatsbürger abstammt oder eingebürgert wird. Und wenn die Mutter Serbin ist, dann ist eben auch der Sohn Serbe. So sieht es das Amt. Die deutschen Behörden schlagen einen serbischen Pass vor. Doch das hätte bedeutet, dass Toni abgeschoben werden könnte. Serbien hatte da gerade einen Krieg hinter sich. Was soll ein junger Mann in einem Land, das er nicht kennt, in dem er keine Freunde, keine Familie und keine Perspektive hat? Hätte Serbien ihn überhaupt als Serben akzeptiert? Die Mutter winkt ab. Bei unserer Botschaft habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt theoretisch illegal hier, beide, geben Sie mir was. Ich habe im Moment Pass da verlängert, weil ich auch von Belgrad komme, von Serbien. Nein, dann war ich Ausländerpolizei, dann haben die gesagt, die brauchen eine Bescheinigung, da hätten wir deutsche Reisepässe bekommen, erstmal vorläufig. Um die ganze Geschichte zu verstehen, muss man noch weiter zurückblicken. 1969 geht Tonis Mutter, damals noch eine junge Frau, aus Jugoslawien weg. Ihr Ziel, Deutschland, Düsseldorf. 3 Jahre später zieht sie weiter nach West-Berlin. Sie lernt einen Mann kennen, heiratet ihn, bekommt eine Tochter. Die Ehe hält nicht. Tonis Mutter lernt ihren zweiten Mann kennen und bringt einen Sohn zur Welt, Toni. Ihr zweiter Mann verlässt sie. Und das Land, aus dem sie kommt, ist zerfallen. Ihr Pass wird ungültig. Als Jugoslawien noch existierte, war es egal, ob man nun Serbe oder Kroate war. Nach dem Balkankrieg ist das plötzlich anders. Tonis Mutter soll nun nachweisen, aus welcher jugoslawischen Republik sie stammt. Da sie in Belgrad geboren wurde, nimmt sie Kontakt auf mit den serbischen Behörden. Diese blocken, man kenne sie hier nicht. Sie stehe in keinem der Melderegister. Anwälte, Klagen, Geld, Bemühungen. Ihr Onkel, wegen dem sie einst nach Deutschland gekommen ist, hilft ihr und schafft es schließlich auch, dass ihr die serbische Staatsangehörigkeit zuerkannt wird. Doch auch das macht die Sache nicht leichter. Welche Staatsangehörigkeit hat nun Toni? Die serbischen Behörden kennen ihn nicht. Tonis leiblicher Vater ist Grieche, doch der hat seinen Sohn nie offiziell anerkannt. Als Toni im Alter von 14 Jahren einen eigenen Pass beantragen will, beginnt ein neuer Kampf mit den Behörden. Serbisch, Kroatisch, Griechisch, Deutsch. Kein Land fühlt sich verantwortlich, keiner kennt ihn oder will ihn kennen. Ein Schwebezustand, der bis heute anhält. Vielleicht können sie den Kampf noch einmal aufnehmen. Doch das kostet Geld. Viel Geld. Das hat weder Tonis Mutter noch Toni selbst. Das wird sich so schnell nicht ändern. Nicht, solange Toni im Gefängnis sitzt. Seine Mutter besucht ihn dort so oft sie kann. Es fällt ihr schwer. Und ich sehe ihn jetzt nur durch ein Glas. Also der ist in einem Raum, ich in anderen und da in der Wand ist so zwischen Glas. Ne? Und da kann ich ihn 2-mal im Monat besuchen. Tonis Mutter versteht nicht, wie Behörden denken und versteht auch nicht, warum ihnen keiner hilft. Sie weiß nur, dass es schwer wird. Es wird schwer, wenn Toni noch länger im Gefängnis bleiben muss und sie ihn nur 2-mal im Monat sehen kann. Und es wird schwer, wenn er wieder entlassen wird. Eine Drogentherapie ist nicht leicht durchzuhalten. Und das alte Problem ist auch nicht gelöst. Wovon soll ein junger Mann leben? Und wo soll er leben? Ihre Wohnung ist zu klein. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Das ist alles so, das ist so schlimm. Also so seelisch kann ich Ihnen gar nichts erklären. Ich sehe manchmal junge Leute draußen, wie die sich freuen, wie die ausgehen, wie die ein normales Leben führen. Und mein Kind sitzt da in Zelle. Und ich weiß, dass er im Grunde genommen, also in innen, weiß, dass er gut ist. Und ich weiß, wie ich ihn erzogen habe. Toni zögert. Er kämpft mit sich. Im Knast muss man cool sein, wenn die anderen in der Nähe sind. Jetzt ist er gerade allein im Klassenraum. Coolness kommt bei denen nicht an, die darüber entscheiden, ob er vielleicht früher entlassen wird. Und Selbstmitleid auch nicht. Toni ahnt, dass es wohl besser ist, nicht alles, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, auf den fehlenden Pass zu schieben. Natürlich ein bisschen auch selbstverantwortlich. Also auf jeden Fall, was heißt ein bisschen? Man ist schon ein großes Stück, ist man selbst daran verantwortlich. Aber ich finde, auch wenn man kriminell ist, hat die eine Sache mit der anderen eigentlich nicht wirklich viel was zu tun. Man ist in Deutschland geboren, man ist ganz normal wie ein deutsches Kind auf dem Kindergarten, Schule, hat alles gemacht. Man wurde halt straffällig, für diese Straffälligkeit wurde man verurteilt. Dafür sitzt man auch im Gefängnis. Aber dass dann zusätzlich noch ein Menschen die Chance verweigert wird, einen deutschen Aufenthalt zu bekommen. Dass man endlich hier erstmal so eine Grundbasis hat, dass man halt einfach wie ein normaler Mensch diesen Ausweis hat, erleichtert ja auch viel, viel mehr. Toni steht im kleinen Zimmer seines Lehrers. Er setzt sich. Er steht gleich wieder auf. Er hat schlechte Laune. Sein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung, um eine Drogentherapie beginnen zu können, ist inzwischen beantwortet. Aber der Antrag wurde jetzt leider, ich habe vor, wann war das, am Donnerstag Post bekommen von der Staatsanwaltschaft. Der Antrag gemäß § 35 wurde abgelehnt. Und da hat auch sehr, sehr viel die Stellungnahme von der Sozialarbeiterin von hier, von der Frau Tegel, sehr, sehr viel beigetragen, weil sie komplett nur Unsinn geschrieben hat. Die Sozialarbeiterin hat Tonis Antrag nicht befürwortet. Warum? Toni glaubt, sie wäre gar nicht daran interessiert, dass er eine Therapie bekomme. Sie würde alle Anträge ablehnen. Da die Sozialarbeiterin uns die Gründe für die Ablehnung nicht offenlegen darf, erfahren wir nur über Umwege, dass sie Toni eine schlechte Sozialprognose attestiert habe. Toni ist wütend. Die Absage ist noch zu frisch. Er denkt jetzt nicht an andere Sichtweisen. Er denkt nur noch an das eine Jahr, dass er noch hier bleiben muss. Ein Jahr kann lang sein. Ein Jahr, in dem er auf die Therapie warten muss. Ein Jahr voller Nächte in einer verschlossenen Zelle. Manchmal versteht Toni die Welt nicht mehr. Jetzt ist so ein Moment. Also sie wird alles Mögliche dran tun und jeden einzelnen kleines Fehlverhalten, was man gemacht hat, wird sie alles in der Stellungnahme reinschreiben, so dass die Stellungnahme so schlecht wie möglich ausfällt und dann halt die Staatsanwaltschaft dann aufgrund der Stellungnahme ablehnt. So war das auch bei mir. Tonis Mutter hat geahnt, dass es schwierig wird. Wenn er rauskommt, hat er keine Papiere. Wenn er überhaupt rauskommt, Mutter hat kein Geld. Er hat kein Geld, arbeiten kann er nicht, weil er keine Erlaubnis, Arbeitserlaubnis hat. Im Prinzip, was hat er auch gelernt? Kommt auch noch dazu. Wenn Toni 2018 aus der Haft entlassen wird, dann ist er 31 Jahre alt. Und er hat einen Hauptschulabschluss, den er im Gefängnis erworben hat. Aber reicht das, um ein neues Leben zu beginnen? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.